versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Mein Schwanz gewinnt. Ach ja, wie kommst du denn darauf? Carla, hast du nicht gesehen, wie toll mein Schwanz immer hinter mir herzischt? Total tupfig und super windschlüpfrig. Start frei zum fröhlichen Schwanztanz. Eine ganz wunderbare Erfindung. Und die Erfindung sollten wir feiern, indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen wedeln. Zeig uns mal, was dein Schwanz so drauf hat. Naja, also mein Schwanz ist grau und kurz, soweit ich das beurteilen kann. Ach ja, und er hat am Ende ein Haarbüschel.